SWR 2 Wissen. Wege im Cyberspace. Eine neue Wissenschaft erforscht die räumliche Struktur des Internet. Eine Sendung von Dirk Asendorpf. Töne aus den Tiefen des Internet. Eingefangen und komponiert von Atao Tanaka. Geboren wurde er in Japan. In den USA wuchs er auf. Heute ist sein Wohnsitz überwiegend in Paris. Doch seine künstlerische Heimat hat der Musiker im virtuellen Raum gefunden. Für seine Arbeit ist es egal, ob er sich in Tokio, Amsterdam, New York oder Karlsruhe an den Computer setzt. Since the Internet is completely distributed space, we cannot say that one place is the stage. Da das Internet ein völlig verteilter Raum ist, können wir auch nicht davon sprechen, dass es hier eine Bühne gibt und dort einen Zuschauerraum. Als Künstler und insbesondere als Musiker haben wir es hier mit einer ganz anderen Sprache zu tun. Denn normalerweise ging es bei uns ja um Konzerte, um Auftritte, um eine Situation, in der der Musiker sich an eine größere Gruppe von Menschen wandte, die zuhörte. Da gab es eine Spannung zwischen aktiv und passiv. Und plötzlich wird dieser Raum im Internet eingeebnet und wir müssen uns neu überlegen, wie wir einige dieser Elemente des kreativen Prozesses, des kreativen musikalischen Prozesses, in diesem neuen Raum erhalten. Creative process, creative musical process in this new space. Das Internet, ein gleichmäßig verteilter Raum, eine einzige große Ebene. Man kann es so erleben wie der Weltbürger Atao Tanaka. Man kann es aber auch völlig anders sehen, so wie der Ostfriese Helmut Feken. Er steht auf dem Deich und blickt über das Watt nach Norderney. Wo der Leuchtturm ist, rechts davon ist die Weiße Düne, FKK-Strand und so weiter. Und davon rechts kreuzt das Kabel die Insel und geht dann in die Nordsee. Das Kabel, von dem Helmut Feken spricht, ist der Nabel, der uns mit dem Rest der Welt verbindet. Ohne die dünnen Glasfaserkabel, die hier unter dem Deich vergraben sind, würde es kein Internet geben in Deutschland. Das längste von ihnen führt über 38.000 Kilometer bis nach Japan. Das modernste hat eine Kapazität von 1,3 Terabit, das sind 1.300 Milliarden Zeichen pro Sekunde. In einer einzigen Minute könnte es den kompletten Text aller Bücher in 50 Bibliotheken auf die andere Seite des Atlantik schicken. Oder auch nicht, wenn mal wieder ein Anker eines der Unterseekabel zerrissen oder kurz vor dem Deich jemand an der falschen Stelle eine Grube ausgehoben hat. Wo die Windmühlen stehen, da haben die Kabel verlegt, Elektrokabel, mit einer Fräse, einen Graben gefräst und dann unser Stromversorgungskabel, was bis zum Deich separat verlegt ist, parallel zum Glasfaserkabel, das haben die schön durchgefräst, 30 Zentimeter zwischenweg. Da hatten wir natürlich das Problem. Nach 40 Jahren im Dienst der Fernmeldetechnik hat Helmut Feken normalerweise die Ruhe weg. Aber ein Leitungsbruch, das ist der Fall, der ihn und seine 30 Kollegen in der Seekabelendstelle der Telekom ins Schwitzen bringt. Ein paar Kilometer vom Deich entfernt, im alten Postamt der ostfriesischen Kleinstadt Norden, fängt es dann an zu piepen. Dieses akustische Signal bekommen wir in dem Moment, wo irgendetwas bei uns ausfällt. Sei es eine Verbindung, eine Seekabelkomponente, egal was. Sobald irgendwo eine Unregelmäßigkeit in der Technik auftaucht, bekommen wir einen solchen Alarm. Das werden alle ganz nervös. Es rennt also innerhalb von Sekunden jemand zu einem solchen Bildschirm und holt sich die erste Information, um dann auch weiter aktiv zu werden. Also dieser harmlose Alarm verursacht doch eine ganze Menge an Nervosität. Der Alarm ist im gesamten Gebäude zu hören, bis in die Toiletten. Es gibt also keinen Ort, vor dem man sich vor diesem Alarm ja flüchten könnte. Auch für Jürgen Ritter ist die virtuelle Welt des Internet eine ziemlich reale Sache, für die er sich schon so manche Nacht auf Fehlersuche um die Ohren schlagen musste. Ritter ist Chef der Seekabelendstelle und über seinem Schreibtisch hängt eine Weltkarte, auf der alle Linien im kleinen Norden zusammenlaufen. Auch wenn manchem Nutzer das Internet als virtueller Raum erscheint, so ist doch jedes Bit, das im weltweiten Datenverkehr unterwegs ist, letztlich auf ein Kabel angewiesen. Und die sind keineswegs gleichmäßig über den Globus verteilt. Weltweit gibt es nur ein paar Dutzend Knoten, an denen sie zusammenlaufen. Die Seekabelendstelle im Norden ist einer der wichtigsten. Gibt es ein Problem, sind Jürgen Ritter, Helmut Feken und ihre Kollegen gefragt. Wir machen dann Telefonkonferenzen, in denen sämtliche beteiligten Ersatzschaltstellen drin sind. Und das ist also dann ein heilloses Durcheinander. Da muss erst London schalten, dann schaltet Norden, dann schaltet vielleicht mal Paris oder die Gegenstelle in Gunhilly. Und so wird dann also die Ersatzschaltverbindung aufgebaut. Und innerhalb einer Stunde muss eine solche Verbindung dann auch wieder funktionsfähig sein. An fast 400.000 Kilometern Seekabel ist die Deutsche Telekom beteiligt. Da findet sich für jede Störung eine passende Umleitung. Beim Surfen ist normalerweise gar nichts davon zu merken, wenn der Datenverkehr dann statt über Kairo über New York nach Singapur läuft. Das liegt daran, dass der Internetverkehr von einem Protokoll geregelt wird, dem es völlig egal ist, auf welchem Weg ein Datenpaket von A nach B gelangt. Winton Cerf hat es erfunden. The Internet Protocol is designed in such a way that it should operate on top of all possible underlying transmission systems. Das Internetprotokoll ist so gestaltet, dass es mit allen Betriebssystemen zusammen funktioniert. Als Bob Kahn und ich unsere Arbeit 1973 begannen, war uns klar, dass wir nicht wussten, welche neuen Telekommunikationstechnologien einmal entwickelt werden würden. Aber wir wünschten uns sehr, dass das Internet mit ihnen funktionieren sollte. Also schufen wir ein Internetprotokoll, das so einfach wie möglich war. Die einzige Voraussetzung, die es von der Übertragungstechnik verlangt, ist, dass ein Paket Bits von A mit einer Wahrscheinlichkeit, die größer als 0 ist, nach B transportiert wird. The only thing that it asks of the underlying transmission system is that you take a bag of bits from point A to point B with some probability greater than zero. Ohne Menschen wie Helmut Feken und Jürgen Ritter, die sich um den Kabelsalat vor Ort kümmern, würde das Internet nicht funktionieren. Trotzdem ist es nicht falsch, das Internet als virtuellen Raum zu bezeichnen. Denn zumindest in den Industriestaaten ist das Kabelnetz inzwischen so dicht gewebt, dass es auf den einzelnen Leitungsweg nicht mehr ankommt. Und doch denken wir auch beim virtuellen Medium in räumlichen Begriffen. Wir haben Homepages, wir haben Mailboxes, wir haben Cybercities oder digitale Städte, wir haben das globale Dorf oder die Cyberautobahn. Sie merken schon, räumliche Begriffe sind ganz häufig im Internet verbunden und wir glauben, dass die Menschen das tun, weil sie räumlich denkende Wesen sind. Irgendwann in grauer Vorzeit haben wir es gebraucht, Informationen an Orten zu sammeln oder mit Orten zu assoziieren. Und wenn wir das gleiche Prinzip auf diese komplexe Struktur des Internets anwenden, ist das offensichtlich sehr hilfreich. Und deshalb glauben wir, dass gerade Karten als Navigationsinstrumente in der komplexen Menge von Informationen, die das Internet darstellt, eine sehr große Hilfe sein können. Karten des Internet. Als Cybergeographie wird die neue Wissenschaft gerne bezeichnet, die sich an der Schnittstelle von Informatik und Geographie zu bilden beginnt. Klaus Grewe ist Geographieprofessor an der Universität Bonn und einer der ersten Cybergeographen. Es gibt noch keine Systematisierung, dass man von einem Wissenschaftszweig sprechen kann. Ich würde eher von Probebohrungen in eine neue Dimension sprechen und die sind auch noch nicht zu Ende geführt. Also wir wissen ja noch gar nicht, wo landen wir damit? Wie viel trägt eigentlich dieser Ansatz? Wir wissen, dass er uns neue Fragen aufwirft. Wir wissen, dass es ein paar Ecken gibt, in denen er ernsthaften praktischen Nutzen bringt. Und wir wissen, dass er unsere Reflexion unserer eigenen Arbeit befördert, indem Dinge nochmal systematisch hervortreten, die wir vorher manchmal ein bisschen unsystematisch betrieben haben. Das ist immer der Anfang von neuen Dingen. Im vergangenen Jahr ist der erste Atlas der Cybergeographie erschienen. Einer der beiden Autoren ist Robert Kitchen, der als Geograf an der Universität von Dublin arbeitet. Well, there's two reasons for mapping. One is trying to understand the internet. It's obviously growing at a phenomenal rate. Es gibt zwei Gründe für das Erstellen von Karten. Der erste ist der Versuch, das Internet zu verstehen. Es wächst ja mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in Bezug auf die Nutzer, den Inhalt, die Zahl der Nachrichten, die hin und her geschickt werden und so weiter. Wenn man also versuchen will, das alles zu verstehen und dann vielleicht auch noch versuchen will, zu verstehen, welche Auswirkungen es auf die Ökonomie, Politik und Kultur der Gesellschaft hat, wie politische Institutionen arbeiten und so weiter, dann können uns Karten einen gewissen Einblick verschaffen. Der zweite Nutzen ist das Navigieren im Internet selber. Zurzeit gibt es wahrscheinlich 2 bis 3 Milliarden Webseiten. Wenn man den richtigen Weg zu einer solchen Menge an Inhalt finden will, dann ist das sehr schwierig. Karten können es uns erleichtern, dort etwas zu finden und auch wieder herauszufinden. Rund 300 verschiedene Karten bietet der erste Atlas der virtuellen Welt. Manche sehen aus wie die Weltkarte des Glasfasernetzes, die hinter dem Chef der Nordener Seekabelendstelle an der Wand hängt. Gut ist darauf zu erkennen, dass der Nordatlantik eine wesentliche Verkehrsachse des Internet ist und ein Großteil seiner Nutzer in Nordamerika und Europa lebt. Doch auch zwischen China, Singapur und Japan verdichtet sich die Internetinfrastruktur zu dicken Datenverkehrsströmen. Völlig abseits liegen dagegen Afrika und große Teile Lateinamerikas. Und wie in der realen Welt gibt es auch auf den Internetkarten weiße Flecken und militärische Sperrgebiete. Doch das ist erst der Anfang der Cybergeografie. Denn die junge Wissenschaft will die virtuelle Welt nicht nur in ihrem Verhältnis zur realen Welt verstehen, sondern auch in sich selber. Was ich ziemlich spannend finde, sind zum Beispiel diese Fragen von Website-Maps. Was haben wir dort? Wir haben eine Reihe von Beispielen. Ich glaube, dieses Web-Tracer ist ein sehr schönes. Das ist also ein System, in dem sehen wir ein abstraktes Gebilde aus Rechtecken und Linien. Die Rechtecke sind im Prinzip so etwas wie Server und die Linien sind Verbindungen dazwischen und durch verschiedene Farben oder durch verschiedene Darstellungsformen, Sie finden eine ganze Reihe von Beispielen dazu, kann man jetzt aufzeigen, wie sind in einem solchen Server die Informationen zueinander verortet. Oder wenn man weitergehen will, dann kann man so etwas natürlich auch als Informationen über verschiedene Websites darstellen. Ein anderes sehr schönes Beispiel sind sogenannte Surfmaps, in denen man über so ein kartografisches Interface zeigen kann, wie Personen im Web gesurft haben oder wie man sich vorstellen kann, dass sie surfen sollen. Karten zeigen, wie nah oder wie fern sich Dinge sind. Im realen Leben haben wir dafür das Metermaß und alle sind sich einig, dass Stuttgart gute 600 Kilometer von Berlin entfernt ist. Einen vergleichbaren Standard für das Messen der Distanz von Inhalten im Internet gibt es noch nicht. Bisher experimentieren die Cybergeografen mit verschiedenen Möglichkeiten der Definition von Entfernung im virtuellen Raum. Das könnte zum Beispiel sein, wie viele Klicks brauche ich, um von meiner Homepage zur Homepage des Kollegen zu kommen und wie viele Kollegen liegen dazwischen, die uns verbinden. Oder wie viele Klicks brauche ich, um von meinem Hauptarbeitsthema zu dem Hauptarbeitsthema eines ganz anderen Kollegen zu kommen. Daraus könnte man Nähe und Ferne entweder von Kollegen untereinander in ihren Arbeitsbeziehungen messen oder auch Nähe und Ferne von Themen messen und feststellen. Anschließend hat man ein echtes Problem, nämlich Nähe und Ferne zwischen Begriffen ist viel mehrdimensionaler als unsere dreidimensionale Welt, in der wir denken. Das heißt, man braucht einen Algorithmus, der aus einer vierdimensionalen Welt wieder eine zweidimensionale Welt macht. Das gelingt aber. Wenn man das hat, stopft man diese Daten so, als wenn es Landschaftsdaten wären, mit denen wir sonst auch arbeiten, in ein geografisches Informationssystem. Das produziert daraus eine Karte. Eine solche Karte zeigt nicht nur, ob sich Dinge nach der jeweiligen Definition nah oder fern sind, sondern auch, an welchen Stellen sie sich konzentrieren. Wenn man sich dann auch ansieht, wie viel gibt es eigentlich zu einem Thema an Informationen, dann entsteht über dieser Karte auf einmal ein Gebirge. Und wenn man dann in einem weiteren Schritt sich anschaut, wie verändert sich denn dieses Gebirge in der Zeit, dann ist das für einen Geografen natürlich ein eigentlich sehr alltägliches Phänomen. Nur er schaut sich nicht die Natur an, sondern er schaut sich an, wer produziert etwas oder denkt etwas zu einem bestimmten Thema und kann auf einmal Erosions- oder Wachstumsprozesse von Themen feststellen. Im Unterschied zur Geografie von Gebirgen, Flüssen und Kontinenten, die sich nur über Jahrtausende langsam verändern, haben es die Cybergeografen allerdings mit rasanten Entwicklungen zu tun. Normalerweise verändern sich die Dinge langsam. Doch im Internet verändern sie sich rasend schnell. Heute stelle ich eine Website ins Netz und morgen ist sie wieder weg. Ein Telekommunikationsunternehmen baut eine Leitung von hier nach dort auf und morgen gibt es sie nicht mehr und die Übertragung muss einen anderen Weg nehmen. Das ist sehr, sehr dynamisch. Man hat also nicht nur das Problem der Qualität von Daten, sondern auch das Problem, dass sich die Daten ständig verschieben und verändern. Also, das ist interessant. Cybergeographie ist neu. Und das ist ein wichtiger Grund, warum Robert Kitchen, Klaus Grewe und die anderen Pioniere der Internetkartografie mit Begeisterung bei der Sache sind. Unser Hörsaal hat gut 200 Plätze. Der wäre bestimmt nicht voll, wenn wir die alle versammeln würden. Das kann sich aber kurzfristig ändern, weil ich habe das Gefühl, da ist eine ziemliche Dynamik in diesem Feld drin. Es ist eine Pionierfront. An einer Pionierfront sammeln sich immer schräge und andere Vögel. Das macht wahrscheinlich auch die Qualität der Sache aus, dass man auch mit neuen Ideen, und das ist eine neue Idee, mal quer zu vorhandenen Strukturen denkt, um etwas Neues zu produzieren. Manche der bunten Karten, die die Cybergeographen in ihrem Anfangseifer produzieren, erscheinen völlig unverständlich, unsinnig oder schlicht überflüssig. Die Geburt einer neuen Wissenschaft zieht kreative Genies an und auch manchen Spinner. Nur lässt sich heute noch nicht mit Sicherheit sagen, wer später einmal zur einen und wer zur anderen Gruppe gezählt werden wird. Sicher ist jedoch, dass sich mit den Erkenntnissen der Cybergeographie schon heute eine Menge Geld verdienen lässt. Und deshalb haben einige Pioniere den akademischen Bereich längst verlassen und mit ihrem Wissen Start-up-Firmen gegründet. They've moved into consultancy or they've moved into marketing their products and they're attracting huge sums of venture capital. Sie sind Berater geworden oder vermarkten ihre eigenen Produkte und sie ziehen gewaltige Summen von Risikokapital an. Der Grund dafür ist, dass man davon ausgeht, dass das Internet sich wohl von Text zu Bild bewegen wird. Es gibt auch kommerzielle Anwendungen im Bereich Sicherheit. Einige der interessanten Karten zeigen Infrastruktur und werden an Unternehmen verkauft, die damit ihre eigenen Netze und deren Sicherheitsrisiken überwachen. Aber den Übergang von Text zu Bild, das sehen viele Leute als Killer-Anwendung. Wenn man das richtig hinbekommt, dann hat man etwas, was jeder nutzen will. Und das bedeutet natürlich, dass man ein Vermögen verdient. You're going to make a fortune. Bisher sind wir es gewohnt, Websites durch die Eingabe ihres Namens oder durch das Anklicken von Links anzuwählen. In Zukunft könnte sich uns das Internet auch wie ein realer Raum präsentieren, zum Beispiel in Form einer Stadt mit Hochhäusern, Straßen und Grünanlagen. Die Idee, die einem vermittelt werden soll, sind in diesen Hochhäusern oder auch in den kleineren Häusern, sind die Informationen versammelt, die wir suchen. Die Häuser am Horizont sind weiter entfernt als die, die wir hier vorne sehr groß sehen. Wir sehen zum Beispiel hier am Lycos Incorporation als eins der großen Hochhäuser ganz am Anfang. Das könnte der Ausgangspunkt unserer Suche sein. Und wir könnten uns vorstellen, dass wir da sehr viel finden zu unserem Thema. Und wir könnten uns wahrscheinlich vorstellen, dass in den kleinen Hütten hier am Rande unserer Stadt eigentlich sehr wenig für unser Thema zu finden ist, aber vielleicht sehr spezielle Dinge, zu denen wir hin navigieren können. Und wenn das gut aufgebaut ist, wenn die Metapher also funktioniert, dann werden die Autoren dieses Bildes die Informationen so strukturieren, dass wenn ich Dinge, die häufig diskutiert werden, suche sie im Zentrum in einem Hochhaus sind und Dinge, die seltener gebraucht werden, dann in der Peripherie in einer der kleinen Hütten zu finden sind. Denkbar ist aber auch, dass wir uns in Zukunft nicht nur räumlich, sondern auch sprachlich im Internet orientieren werden. Wynton Cerf, Vater und Vordenker der virtuellen Welt, verspricht sich davon allerhand Annehmlichkeiten. Speech recognition is a very, very hot topic now because we finally got to the point where we have enough computer power that we can actually do continuous speech recognition. Spracherkennung steht jetzt als ganz heißer Punkt auf der Tagesordnung. Denn wir sind endlich so weit, dass wir genug Rechnerleistung haben, um Sprache fortlaufend zu erkennen. Lange Zeit war das ein heiliger Gral für die Informatik. Jetzt können wir es tun, und das eröffnet sehr interessante Möglichkeiten. Denn wenn man zu einem Gerät sprechen kann, das mit dem Internet verbunden ist, und es verstehen kann, was man sagt, dann kann es auch Dinge im Netz für einen erledigen. Dann kann man zum Beispiel sagen, bitte nimm mir am Sonntagabend um 10 Star Trek auf. Der Computer würde das verstehen und dann den Videorekorder anweisen, es tatsächlich zu tun. Das wäre eine gute Sache für mich. Denn bisher musste ich immer einen Elfjährigen finden, um meinen Videorekorder zu programmieren. Aber die Elfjährigen werden bei mir zu Hause langsam knapp. This would be a good thing for me because I usually have to find an 11-year-old to program my video cassette recorder, and I run out of 11-year-olds at home. Noch ist eine Investition in den Wandel der Internetnavigation von Text zu Bild oder Sprache allerdings ein ungedeckter Scheck auf die Zukunft. Tägliche Anwendung finden die Karten der Cybergeografie heute jedoch schon bei Börsenspielern und Finanzmanagern. Das sind ziemlich spannende Informationen, für die die sehr viel Geld bekommen, indem sie Firmenchefs, Planern, Wirtschaftsanalysten auf einmal diese Karten zur Verfügung stellen. Deshalb sieht man davon gar nicht so viel, denn das ist das Kapital, mit dem diese Firmen arbeiten. Ein Beispiel, nehmen wir Patentdatenbanken, so etwas gibt es. Und da kann man dann feststellen, dass in bestimmten Technikbereichen die Menge der Patente zunimmt oder nicht mehr so doll zunimmt wie in der Vergangenheit. Wenn Sie sich das als eine solche Information Landscape, als ein solches Informationsgebirge vorstellen, dann macht das natürlich Aussagen darüber, wo man in einem Hightech-Sektor demnächst investieren sollte oder wo man vielleicht auch sein Geld herausziehen sollte. Und mit der Frage, was mache ich mit meinem Geld, kann ich dann auch wieder sehr viel Geld verdienen. Großes Interesse an den Ergebnissen der Cybergeografie gibt es auch bei Geheimdiensten und beim Militär. Beide sind stets auf der Suche nach den neuesten Werkzeugen, die es ihnen ermöglichen, Telekommunikation zu kontrollieren oder, wenn es um ihre eigene geht, vor fremdem Zugriff abzuschirmen. Entsprechend eng ist die Entwicklung des Internet mit militärischen Interessen verknüpft. Beispiel Internetsuchmaschinen. Die waren ja sehr schnell da, als das Internet oder das WWW auf einmal gab, gab es auch schon Suchmaschinen. Das ist eine Technologie, die kommt aus der Funk- und Telefonüberwachung, wo man also auch auf Stichworte hin große Mengen von Informationen ablegt und dann wieder für Recherchen zur Verfügung stellt. Das gleiche Prinzip wie bei den Suchmaschinen. Robert Kitchen, der Autor des ersten Cyberatlas, ist überzeugt davon, dass nicht nur in der Wissenschaft, sondern längst auch bei Militär und bei Geheimdiensten Cybergeografen damit beschäftigt sind, sich ein umfassendes Bild des Internet zu verschaffen. Mit mir haben sie nie Kontakt aufgenommen. Ich bin allerdings sicher, dass sie ihre eigenen Leute haben, die Karten der Infrastruktur und der strategischen Schlüsselseiten haben, die man treffen muss, wenn man bestimmte Teile des Internet lahmlegen will. Vielleicht arbeiten einige der Start-up-Unternehmen fürs Militär. Es gibt in den Vereinigten Staaten eine lange Geschichte der Verbindungen zwischen Militär und Forschungseinrichtungen. Die ganze Finanzierung des Internet, sehr viel Geld ist da reingepumpt worden, um die Vereinigten Staaten während der 60er Jahre wieder vor die Sowjets zu bringen. Da gibt es eine lange Tradition der Einmischung. Cybergeografie schafft Erkenntnis, erleichtert die Navigation und erhöht die Sicherheit im Internet. Kein Wunder, dass Wissenschaft, Wirtschaft und Militär ein waches Auge auf die junge Zunft der Cybergeografen werfen. Doch manche Karte des Internet ist weniger nützlich als einfach nur schön. Martin Dodge, Co-Autor des ersten Internetatlas, schreibt: Einige kann man sich rahmen und an die Wand hängen. Auch wer mit ihrem technischen Inhalt nichts anzufangen weiß, wird sie trotzdem als Kunstwerk schätzen. Ja, ich habe eine historische Karte zu Hause hängen, aber ansonsten hängen da doch eher Gemälde. Klaus Grewe ist weniger überzeugt von der künstlerischen Qualität der Cybergeografie. Trotzdem findet er manche ihrer Ergebnisse schön. Mich fasziniert daran die Abstraktion und gleichzeitig die Anschaulichkeit. Das kann man beides auf einmal haben. Und es ist ein einfaches zweidimensionales Bild, das auch noch dreidimensional aussieht und uns in sehr viel mehr Dimensionen führt, wenn wir es genau betrachten. Das finde ich praktisch und ästhetisch. Das, was wir hier im Moment auf dem Bildschirm sehen, so mit knalligem Rot und knalligem Blau und knalligem Orange und Grün dazu in einem, das ist nicht ästhetisch. Das muss man einfach sagen. Und die Perspektiven stimmen auch nicht richtig. Aber es gibt im Web, gucken Sie sich das Web an, es gibt unglaubliche Mengen von richtig schlechter Kartografie im Web. Das heißt nicht, dass man es nicht besser machen kann, aber es kostet Mühe und Erfahrung, es besser zu machen. In der Suche nach einer gelungenen Verbindung von Abstraktion und Ästhetik im Medium Internet begegnen sich Cybergeografie und Medienkunst, so wie sie von dem Weltbürger Atao Tanaka betrieben wird. Interaktivität, also die Aufhebung der Trennung zwischen Künstler und Zuschauer, spielt für Tanaka dabei eine ganz wesentliche Rolle. Als interaktives Hörspiel beschreibt er denn auch die vom SWR live übertragene Performance, in der er Medienkünstler und Internetnutzer aus Europa, Amerika und Asien zusammenbringt. Unter dem Titel Frankensteins Netz erschaffen sie gemeinsam ein virtuelles Wesen, das mit Text-, Klang- und Bilddateien gefüttert werden muss. Ein Input, den es sich hörbar einverleibt und dabei immer unbeherrschbarer wird. Wie im Frankenstein-Mythos entgleitet das technische Wesen schließlich der menschlichen Kontrolle und verselbstständigt sich. The role of the artist changes from that of one who creates a finished object. Die Rolle des Künstlers wandelt sich von einem, der ein fertiges Objekt schafft, hin zu einem, der eine Situation erzeugt, der eine lebendige Umgebung erzeugt und eine Art Filter wird, um diese Umgebung zu gestalten, die er geschaffen hat. Zurück ins echte Leben. Helmut Feken steht noch immer im Wind auf dem Nordseedeich. Unter sich das Glasfaserkabel, das Deutschland mit dem virtuellen Weltgeschehen verbindet. Das können wir ja ausmessen. Ne? Aufgrund der Kilometerzahl und so weiter. Und dann gibt es den Plan, wo das Kabel eingezeichnet ist und kann sagen, da ist es. Und diese Reparatur war aber relativ schnell zu machen, weil A, die Firma sich gemeldet hatte. Zum anderen unsere Kabelleute schnell vor Ort waren und innerhalb von 4 Stunden war der Fehler wieder beseitigt. Kabel kann man flicken. Und auch vor einem Hackerangriff auf die Seekabelendstelle hat Jürgen Ridder keine Angst. Hier kommt keine Maus unerkannt rein. Wir sehen auch, dass unsere Seekabelkomponenten durch Codeschlösser geschützt sind. Das ist ein sehr antiquiertes Sicherheitssystem. Und wir haben auch ein neues Sicherheitskonzept ausgearbeitet mit elektronischen Zugangssystemen und so weiter, das jetzt im Moment gerade ja, geplant und demnächst installiert wird. Selbst einen atomaren Super-GAU soll der Kabelknoten locker überstehen können. Ihre empfindliche Elektronik haben die ostfriesischen Lotsen des Datenverkehrs dafür hinter dicken Metallwänden verpackt. Das ist ein Schutz vor dem elektromagnetischen Puls, der bei nuklearen Explosionen ja leider passiert. Und alles, was sich in diesem Raum befindet, ist vor diesem elektromagnetischen Puls komplett geschützt, zu 100%. Es gibt einen solchen Raum in Deutschland, es gibt einen in England, einen in Amerika. Und so möchte man sich im Falle eines nuklearen Krieges einfach immer noch bestimmte Kommunikationstechniken und Wege aufrechterhalten. Der Raum ist geplant, konzipiert worden Ende der 80er Jahre und ist dann Ende 1990 fertig geworden. Das waren so die Endphasen des Kalten Krieges. Ob der Schutz gegen eine Atombombe wirklich ausreicht, musste Reda zum Glück noch nicht überprüfen. Eine ohnmächtige Besucherin war bisher das größte Problem, mit dem sich der Chef der Seekabel-Endstelle befassen musste. Der habe ich das einfach nur erzählt, dass hier so ein elektromagnetisch geschützter Raum ist und so ein bisschen Druck auslässt. Und da ist sie also sofort umgefallen. Und die fiel also Gott sei Dank dann in meine Arme und hat also sich sofort eingebildet, dass hier irgendwann mit ihr passieren würde, was natürlich nicht der Fall ist. In der Reihe Welt am Draht informierte Dirk Asendorpf über Wege im Cyberspace. Das Manuskript zur Sendung und weiterführende Informationen finden Sie auf unseren Internetseiten www.swr2.de/wissen. Dort können Sie auch bei dem in der Sendung angesprochenen interaktiven Hörspiel mitmachen.